Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich spreche heute Abend mit, stell dich doch einfach mal vor. Ja, mein Name ist Jürgen. Ich nenne mich hier bei den Piraten Time Codex. Jürgen, ich habe ein bisschen das Liquid Feedback durchforstet und bin da auf deine Initiative gestoßen. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mehr Programmatik ins Krähennest zu bringen. Und deswegen habe ich dich gebeten, deine Initiative vorzustellen. Und das gilt natürlich auch für alle anderen, die irgendwelche Wahlprogrammanträge draußen haben, Inis draußen haben, was auch immer. Meldet euch bei uns, wir stellen das Ganze vor und machen es publik. Also, dann lege ich einfach mal los. Was hast du da überlegt? Ja, meine Initiative heißt Politikersperre für Lobbyarbeit. Und zwar geht's bei dem Thema darum, ich persönlich glaube, dass ehemalige Bundeskanzler, Minister, Regierungsmitglieder, Parlamentarier nicht nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt oder dem Parlament von dem erworbenen Wissen und ihren Kontakten bei ihrem nachfolgenden Wechsel in die Wirtschaft persönlich profitieren sollen. Die Grenzen davon müssten wir vielleicht dann später noch definieren. Es ist nicht so gemeint, dass jemand, der vorher Lehrer oder Programmierer war, nach Ausscheiden aus diesem Amt nicht einen solchen Beruf wieder aufnehmen kann. Es geht mir mehr darum, dass jemand, der zum Beispiel Gesundheitsminister war oder ein ähnliches Ministerium geleitet hat, wie zum Beispiel etwas mit Telekommunikation zu tun hatte, nicht später Cheflobbyist im entsprechenden Verband oder Chef einer Telefonfirma oder eines Pharmakonzerns werden soll. Oder eines Gaslieferanten. Zum Beispiel, ja. Und das war jetzt ganz anspielungsfrei. Jetzt muss ich einfach mal fragen, jetzt könnten ja Leute der Meinung sein, ja, wie kann ich denn ein Mandat ausüben, wenn ich dann danach nicht weiß, wovon ich leben soll? Ich weiß, ist eine plakative Frage, aber um einfach mal die Gegenseite einzunehmen. Ja, also mein Gedanke war dabei, diese ausgeschiedenen Politiker dieses Ranges bekommen eine 24-monatige Sperre für die Lobbyarbeit und dürfen halt später keine Lobbyarbeit und keine Tätigkeit im Unternehmen eben dieses Fachgebiets einhalten, sollen aber in dieser Übergangszeit zum Beispiel, ich habe das mal so definiert, 60% ihrer ehemaligen Bezüge behalten, also weiterhin bekommen, damit sie in der Lage sind, sich neues Wirkungsfeld zu suchen. Also, ich bin Gesundheitsminister und soll 2 Jahre lang 60% meines alten Gehalts beziehen, kann aber nicht für die Pharmaindustrie arbeiten innerhalb der ersten 2 Jahre. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Ja gut, dann wäre ja zumindest schon mal das Argument ausgeräumt, dass man dann keine Existenzsicherung hätte. Aber 2 Jahre, ich könnte ja dann auch als Minister sagen, na herrje, die 2 Jahre halte ich durch und dann fange ich dann mit meiner Arbeit an, da kann ich mir ja vorher schon Verträge sichern. Ja, eigentlich hatte ich so gedacht, dass man diese 2 Jahre lang im Prinzip überhaupt überlegen kann, was man machen soll und danach dann halt die Sperre für diese verschiedenen Tätigkeiten gelten soll. Das kann man überprüfen lassen, nachdem man das angemeldet hat. So war der Gedanke erstmal beim Parlament. Dass das also überprüft und mein weiterer Gedanke war, später eine unabhängige Kommission das prüfen zu lassen, ob das nach den einzelnen Gesetzen und so weiter und nach den Bedingungen, die wir hier zum Beispiel dann auch definieren würden, rechtens wäre. Ja, es drängt sich ja immer die Frage auf, ob wenn so ein Politiker ausscheidet, aus seinem Mandat verliert quasi, beendet oder aus welchen Gründen auch immer, das eigentlich schon vorher ausgemacht gewesen ist. Hör mal, wenn du mir diesen oder erst rein konstruiert, jetzt wenn du mir diesen oder jenen Gefallen tust, dann hast du nachher bei mir irgendeinen leitenden Posten. Auf jeden Fall kriegst du das 6-stellige Gehalt, das ordentliche, damit du jetzt ein bisschen was für mich tun kannst. Das ist doch die Sorge, die dahinter steht, oder? Ja, das soll ja auch schon mal vorgekommen sein. Nein. Also das ist ja, wenn, dann sind es bestimmt nur Gerüchte, oder? Ja, bestimmt. Hast du denn noch weitere Unterstützer für die Initiative? Also es ist so, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es ungefähr 200. Es kann sein, dass da noch ein paar dazugekommen sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese 10% übersprungen worden sind. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn nach unserem Interview noch ein paar dazukämen. Ja, dann müssen wir das einfach nur ganz, ganz, ganz fleißig twittern, damit es jeder einfach mitbekommt. Jetzt frage ich aber nochmal, wenn du dich jetzt in die Lage der Kritiker versetzen möchtest und du wirst ja vielleicht auch die ein oder andere Anregung bekommen haben, Kritik bekommen haben dazu, welche Kritikpunkte sind die häufigsten? Ja, also ich habe eine Anregung bekommen, die ich sehr überdenkenswert fand. Und zwar für den Fall, dass ein Politiker nach der politischen Karriere in einem Beruf tätig würde, wo er vorher mit Einfluss hat nehmen können, dass zum Beispiel die Pensionsansprüche auch neu bedacht ausgerechnet oder gestrichen werden könnten. Da wäre dann auch wieder diese Prüfungskommission, die das im Prinzip monitoren könnte. Das heißt, die Prüfungskommission, die ist aber schon in der Initiative enthalten. Ja, zumindest in der in meiner begleitenden Begründung. Gut. Also sie ist im Prinzip im Antrag auch drin. Ich habe eine Präzisierung mit reingeschrieben. Ich habe das aber an späterer Stelle nochmal etwas genauer ausgeführt. Ah ja. So, jetzt mache ich es mal ganz konstruiert. Nehmen wir an, ich arbeite für ein Gasunternehmen und gelange dann in ein Mandat, dann würde ich trotzdem die Sperre kriegen oder wäre das so, dass ich ja, weil ich ja vorher den Job schon gemacht habe, auch diesen Job weiter ausüben dürfte? Das müsste dann erstmal durchs Parlament gehen, die sich das anschauen und dann hinterher durch diese Kommission, die das dann eben prüfen würden, ob das okay wäre oder nicht. Denn normalerweise würde man das ja sogar fast Bestechung nennen, ne? Das kann man so sehen, ja. Ja, Jürgen, gibt es denn da noch was wir zu der Initiative erklären müssten? Mir würde jetzt nichts weiter einfallen. Ja, dann würde ich sagen, das Allerwichtigste ist, liebe Leute, stimmt ab. Erstmal egal oder wo, oder ob dafür oder dagegen. Wichtig ist, dass mit abgestimmt wird. Denn eine Abstimmung mit einem mit hoher Beteiligung hat immer ein glaubwürdigeres und bedeutenderes Ergebnis, als wenn es nur einige wenige sind. Aber so wie sich das im Moment für mich anhört, bist du da schon ganz gut unterstützt worden. Bist du denn der einzige Initiator oder gibt es da mehrere? Nein, ich bin der Einzige. Okay. Ja, Jürgen, dann würde ich dich bitten, schick mir bitte den Link für die Initiative. Ich werde das dann in die Shownotes für den Podcast mit aufnehmen. Und dann würde ich sagen, liebe Piraten, klickt im Krähennest direkt auf den Link. Für diejenigen, die das Krähennest nicht über die Seite beziehen, sondern über andere Kanäle, über krähennest.piratenpartei-nrw.de könnt ihr unsere Shownotes einsehen. Und wenn ihr ein Stichwort eingebt wie Lobby, dann werdet ihr diesen Podcast sofort finden. Ja, ich finde auch toll, dass man von euch immer die Messages über Twitter kriegt. Stimmt, natürlich verbreiten wir das auch über Twitter. Es empfiehlt sich @krähennest zu folgen. Klar, muss ich ja sagen, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Aber wir haben ja eben auch ein paar Zuhörer, die nicht direkt über das Krähennest hören. Sag mir aber nochmal eben die Initiative-Nummer, weil dann könnte ich das ja auf diesem Weg auch rausfinden. Die Nummer ist Initiative I4619. Alles klar, Jürgen. Dann würde ich sagen, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, prima, Tobi. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.